Der von FDP-Vize Jürgen Möllemann entfachte Antisemitismusstreit hat den Wahlkampf durcheinandergebracht und, wie jüngste Umfragen zeigen, der FDP geschadet. Die Folge: Edmund Stoiber fürchtet um seinen Koalitionspartner und die SPD grenzt sich jetzt besonders deutlich von der FDP ab. Ein breites Thema für die Wochenpresse. Im Rheinischen Merkur schreibt Hartmut Kühne: Ein kleines Gespenst ging um in der Berliner Politik, es heißt Jürgen Möllemann. Nun hat er Ruhe gegeben, jedenfalls fürs Erste. Der Schreck ist schon fast wieder verflogen. Doch das kleine Gespenst hat einen Geist wachgerufen. Es ist die Große Koalition. Die Eskapaden des Münsteraners haben ein Bündnis zwischen Union und SPD wieder eher wahrscheinlich gemacht. Auf eine starke FDP ist jedenfalls plötzlich kein Verlass mehr. Nach allen Umfragen musste sie Einbußen von 2 bis 3 Prozentpunkten hinnehmen. Für die Union hat das unangenehme Folgen. Sinkt nämlich die Zustimmung für die FDP, so gefährdet das eine schwarz-gelbe Mehrheit nach der Bundestagswahl. Möllemann schießt Stoiber das Pferd unterm Sattel weg. Hartmut Kühne hält eine große Koalition für das wahrscheinliche Szenario nach der Bundestagswahl am 22. September. Doch die Parteien werden Spekulationen darüber tabuisieren, weil sich mit der Aussicht auf eine große Koalition kein Wahlkampf führen lasse. Kühne weiter: Trotzdem, wenn es rechnerisch keine andere Möglichkeit gibt, wären SPD und Union sicher bereit, eine Koalition zu schließen. Niemand will sich dem Vorwurf aussetzen, Deutschland eine stabile Regierungsmehrheit vorzuenthalten. Schon 1998 liebäugelten etliche Politiker mit einem Bündnis der beiden Großen. Vor allem für Gerhard Schröder war dies noch vor einer Zusammenarbeit mit den Grünen die Traumkonstellation. An eine große Koalition mag Zeitautor Matthias Geiß noch nicht denken. Aber auch er registriert, dass die Union Zweifel befallen, ob eines Wahlsieges am 22. September. Geiß schreibt: Für manchen in der Union schien der Wahlsieg schon greifbar nah. Nun schrillen die Alarmglocken. Seit der liberale Wunschpartner mit Klamauk und Ressentiment auf Wählerfang geht, sehen die Konservativen ihren Erfolg gefährdet. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die FDP als bürgerliche Protestpartei auf Kosten der Union profitiert. Noch mehr Kopfzerbrechen bereitet den Strategen im Konrad-Adenauer-Haus die Aussicht, sich von den Liberalen den Spaßvirus einzufangen. Der Union wird es nicht leicht fallen, dem Wähler Distanz, ja Gegnerschaft zum neuen Pop- und Protestliberalismus zu demonstrieren und zugleich das Wunschziel einer gemeinsamen Koalition aufrechtzuerhalten. Stoiber-Westerwelle ist zu einer skurrilen Paarung geworden. Darin liegt das plötzliche Dilemma von Stoibers Wahlkampagne. Doch damit nicht genug. Die Zweifel an einem Unionssieg macht Matthias Geiß auch fest an der Konturlosigkeit und Zaghaftigkeit des Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber, der oft wie abgetaucht wirke und immer wieder in ein öffentliches Schweigen verfalle. Geiß weiter: Wahlkampfinszenierung macht diese Zaghaftigkeit kaum wett. Zumal bei der Vorstellung von Stoibers Mannschaft drängt sich der Verdacht auf, weniger das Personal als das Bemühen um Präsentationseffekte sei das eigentlich Neue. Die meisten Namen des Kompetenzteams reichen weit in die Ära Kohl zurück und widersprechen damit dem Anspruch einer erneuerten Union. Das ahnen auch die Christdemokraten. Deshalb reagieren sie am Ende der unbeständigsten Legislaturperiode in der Geschichte der Bundesrepublik besonders nervös auf alles, was eine Trendwende anzeigen könnte, seien es schwächere Umfragewerte oder der blau-gelbe Wahnwitz. Der blau-gelbe Wahnwitz à la Möllemann hat seine historischen Vorläufer. Vor 123 Jahren löste nämlich der liberale Reichstagsabgeordnete und Berliner Geschichtsprofessor Heinrich von Treitschke den ersten Antisemitismusstreit der deutschen Geschichte aus. Uffe Jensen schreibt dazu in der Zeit: Es ist der 15. November 1879, als der bekannte Berliner Geschichtsprofessor Heinrich von Treitschke einen Artikel unter dem Titel »Unsere Aussichten« abschließt, in dem er die deutschen Juden frontal angreift. Der Text löst sofort eine scharfe Debatte aus, den sogenannten Berliner Antisemitismusstreit, die von enormer Bedeutung für die politische Kultur des noch jungen Kaiserreichs werden sollte. Parallelen zu Möllemann drängen sich beim Lesen des Aufsatzes von Uffe Jensen immer wieder auf, etwa wenn dieser über Treitschke schreibt: Im Verlauf seiner Suada wirft sich der Historiker immer heftiger in die Pose des nationalen Verkünders, der bereit ist, gegen die Welt von Feinden zu Felde zu ziehen. Den gesunden Impuls der Volksmassen hemme ein Tabu. Über die Fehler der Deutschen dürften alle ungescheut ihre Meinung äußern. Nur wenn es um eine Schwäche der Juden gehe, habe man die gesamte Presse gegen sich. Und dann schreibt er, Treitschke, jenen Satz, der noch in den Tagen des Dritten Reiches eine Standardparole der antisemitischen Agitation war. Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde, die Juden sind unser Unglück. Mit diesem Satz, so lautete die Kritik über viele Jahrzehnte, habe Treitschke den Antisemitismus in Deutschland erst im wahrsten Sinne des Wortes salonfähig gemacht. Das sieht Uffe Jensen ein wenig anders. Treitschke konnte in der Tat annehmen, auch für andere zu sprechen. Längst vorhandene Ressentiments aus den privaten Diskussionen gebildeter Bürger öffentlichkeitsfähig gemacht zu haben, darin lag das eigentlich Neue. Parallelen also auch hier wieder zu Jürgen W. Möllemann. In der in Zürich erscheinenden Weltwoche bemüht sich Simon Häusser um ein Resümee des Falls. Die Debatte ist beendet, lang wüte die Debatte. Jürgen W. Möllemann, der Erfinder des provokationspolitischen Perpetuum mobile, das Guido-Mobil des FDP-Vorsitzenden Westerwelle, liegt dagegen mit Achsenbruch im Straßengraben. Sein bis dahin immer zu Späßen aufgelegter Fahrer muss sich von Medien und Politikern aller Parteien Versagen vorwerfen lassen. In der Tat, nicht nur das mild größenwahnsinnige Projekt 18 dürfte kläglich implodieren, auch eine Spaltung der FDP ist nicht mehr völlig undenkbar. Aber selbst wenn Möllemann sich wieder erwarten als resozialisierungsfähig erweist, die FDP sich zusammenrauft und die Imagewunden, die sie sich selbst geschlagen hat, langsam vernarben, der Fall Möllemann wird im politischen Leben Deutschlands seine Spuren hinterlassen. Und die Frage wird bleiben, wie kann man in Europa und speziell in Deutschland über Israel und die Juden reden? Wie weit ist Kritik an der Politik Israels erlaubt? Hierzu Pierre Heumann in der Weltwoche. Für Israel eine typische Problemstellung. Das Land hat stets das Gefühl, vom Rest der Welt falsch verstanden zu werden. Das Reden über israelische Politik ist in der Tat eine anspruchsvolle Sache. Begriffen haftet oft ein antijüdischer Hauch an. Nicht selten wird, bewusst oder unbewusst, mit falschen und historisch belasteten Termini operiert. Aber nicht jede Kritik an Israel ist antisemitisch. Zu Recht ist das Land stolz darauf, die einzige Demokratie und der einzige Rechtsstaat im Nahen Osten zu sein. Da müssen sich die israelischen Regierungen schon gefallen lassen, dass an sie höhere Ansprüche gestellt werden. Jede ehrliche Kritik, die auf Sachkenntnissen beruht, ohne auf judenfeindliche Stereotypen oder Pauschalisierungen zurückzugreifen, sollte nicht unterdrückt, sondern ernst genommen werden. Auch Gisela Dax versucht in der Zeit eine Antwort auf die Frage zu geben, warum viele Israelis besonders gereizt auf kritische Äußerungen aus Europa reagieren. Die Angst, dass der jüdische Staat international in Frage gestellt werden könnte, treibt die Israelis um, wenn sie die Kritik aus Europa hören. Zu unserem für heute letzten Thema. Am morgigen Sonntag geht es in die zweite Runde der französischen Parlamentswahlen. Doch beim zweiten Wahlgang wird nicht mehr viel passieren. Die Entscheidung ist gefallen zugunsten der bürgerlichen Rechten. In der Zeit schreibt Jacqueline Elenard: Die Franzosen haben nach zwei extravaganten Abstimmungen bei der Präsidentschaftswahl diesmal klar und vernünftig entschieden. Jacques Chirac bekommt für die nächsten 5 Jahre eine komfortable parlamentarische Mehrheit und eine ausreichend starke Opposition. Die Wähler haben die linken Splitterparteien zugunsten der Sozialisten davongefegt. Innenpolitisch kehrt damit allerdings noch keine Ruhe in Frankreich ein. Zu groß waren die Schockwellen der vergangenen Wochen, die beide Lager noch verarbeiten müssen. Die bürgerliche Rechte hat zwar unter dem Eindruck der drohenden Katastrophe erstmals zu einer fast geschlossenen Formation zusammengefunden. Eine Partei mit einem einheitlichen Programm ist die Union pour la Majorité Présidentielle noch nicht. Michael Mertes sieht im Ergebnis der Frankreich-Wahl einen Beleg dafür, dass das politische Pendel in Europa zurzeit nach rechts schwingt. Im Rheinischen Merkur schreibt Mertes weiter: Zu den bemerkenswerten und erfreulichen Resultaten der französischen Parlamentswahlen gehört, dass die extreme Rechte mit ihrer populistischen Agenda diesmal keinen Erfolg hatte. Das lag auch an der Ausstrahlung des bürgerlichen Premierministers Jean-Pierre Raffarin, einem bodenständigen Mann aus der Provinz, den viele Wähler als einen der ihren empfanden, so ganz anders als die hochnäsigen Enarchen. Das war der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon war Gode Japs.